der mich gegessen hat. Mein Schwesterlein klein hub auf die Beine an einem kühlen Ort. Da wacht ich ein schönes Waldvögel. Das lasst mich längst verwundert schauen. Fliege fort. Inneres Grauen der Menschheit. Fliege fort. Hier. Hier. Auf. Dein Zagen zögert den Tod heran. Weh, sie kommen. Petra tot. Still. Ich komme dich zu befreien. Weg! Um Mitternacht! Henker ist jetzt morgen früh nicht zeitig genug. Lass! Erbarme dich mein und lass mich leben! Ich bin so jung und war schön und bin ein armes, junges Mädchen. Sieh nur einmal die Blumen an. Sieh nur einmal die Kronen. Erbarme dich mein! Was habe ich dir getan? Hab dich mein Tage nicht gesehen. Sie verirrt und ich vermag's nicht. Sieh das Kind. Muss ich's doch tränken. Da hab ich's eben. Da! Ich hab's getränkt. Sie nahmen mir's und sagen, ich habe es umgebracht. Und singen Lieder auf mich. Gretchen! Wo ist er? Ich hab ihn rufen hören. Er rief Gretchen. Er rief mir. Wo ist er? Mann, gib mir ihn. Schaff mir ihn. Wo ist er? Auf, komm. Küsse mich. Tausendmal. Nur eine, Gretchen, eine. Küsse mich? Kannst du nicht mehr küssen? Wie, was? Bist mein Heinrich und hast Küssen verlernt? Wie sonst ein ganzer Himmel mit deiner Umarmung gewaltig über mich eindrang, wie du mich küsstest, als wolltest du mich im wollüstigen Tod ersticken. Heinrich, küsse mich, sonst küsse ich dich. Folge mir, ich herze dich mit tausendfacher Glut, nur folge mir. Heinrich, bist du es? Ich bin's, komm mit. Ich begreif's nicht. Du? Wir fesseln los, befreist mich. Wen befreist du? Weißt du's? Komm, komm! Meine Mutter habe ich umgebracht. Mein Kind habe ich ertränkt. Dein Kind, Heinrich! Großer Gott im Himmel, soll das kein Traum sein? Deine Hand, Heinrich, sie ist feucht. Wische sie ab, ich bitte dich. Es ist Blut dran. Stecke den Degen ein. Oh, mein Kopf ist verrückt. Du bringst mich um. Nein, du sollst überbleiben. Überbleiben von allen. Wer sorgte für die Gräber? So in einer Reihe, ich bitte dich. Neben die Mutter, den Bruder da. Mich dahin. Und mein Kleines an die rechte Brust. Gib mir die Hand drauf. Du bist mein Heinrich. Fühlst du mich? Hörst du mich? Komm, ich bin's. Ich befreie dich. Da hinaus. Freiheit. Da hinaus. Nicht um die Welt. Ist das Grab draus. Komm. Laue der Tod. Komm. Von hier ins ewige Ruhebett. Weiter nicht einen Schritt. Ach. Heinrich, könnt ich mit dir in alle Welt? Der Kerker ist offen, säume nicht. Sie lauern auf mich, an der Straße, am Wald. Hinaus, hinaus! Ums Leben nicht! Siehst du zappeln? Rette den armen Wurm, er zappelt noch! Gott, geschwind, nur über den Steg, gerade in den Wald hinein, links am Teich, wo die Planke steht. Fort, rette dich! Mir nur den Berg vorbei. Da sitzt meine Mutter auf einem Stein und wackelt mit dem Kopf. Sie winkt nicht, sie nickt nicht. Ihr Kopf ist ihr schwer. Sie soll schlafen, dass wir könnten wachen und uns freuen beisammen. Der Tag graut, oh Liebchen, Liebchen! Tag. Es wird Tag. Der letzte Tag. Der Hochzeitstag. Sag niemand, dass du die Nacht vorher bei Gretchen warst. Wir sehen uns wieder. Hörst du? Die Bürger schlürpfen nur über die Gassen. Hörst du? Kein lautes Wort. Die Glocke ruft. Krack, das Stäbchen bricht. Es zuckt in jedem Nacken. Die Schaufel, die nach meinem zuckt. Die Glocke hört. Auf! Und ihr seid verloren. Meine Pferde schaudern. Der Morgen dämmert auf. Der! Lass ihn! Schick ihn fort! Er will mich! Nein! Nein! Gericht Gottes, komm über mich! Dein bin ich! Rette mich! Nimmer, nimmer mehr! Auf ewig leb wohl, Heinrich! Ich lasse dich nicht! Ihr heiligen Engel, bewahret meine Seele! Mir graut's vor dir, Heinrich! Sie ist gerichtet! Heinrich, Heinrich.